Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Odinplatz ist? Wie? Odinplatz? Odin? Ah, Odinplatz ist ein Bahnhof für das Der U-Bahn ist Hermannplatz. Nein, also ich glaube, das heißt Odinplatz. Wo müssen Sie denn hin? Odinplatz. Nee, ich meine, wo wollen Sie mit der U-Bahn hin? Ach so, ja, jetzt fährt es nicht mehr, deswegen müssen wir noch weiterlaufen. Also Odinplatz ist hier nicht, der nächste Platz mit vielen U-Bahn-Stationen ist der Hermannplatz. Und da müssen Sie geradeaus laufen. Geradeaus gehen, da kommt erst erste, zweite, dritte Weserstraße, müssen Sie reingehen, dann kommen Sie auf den Hermannplatz. Okay. Und da sehen Sie schon die U-Bahn. Und da gibt es die U8, die fährt wieder Richtung Alexanderplatz. Aha. Und die U6, die fährt Richtung Udo oder in Richtung. Also Richtung Süd. Aber da ist so eine Kreuzung, wo viele U-Bahn fahren. Achso, ich gucke mal dann auf dem Landkarte oder so. Ja. Bin ich da. Aber Odinplatz ist hier nicht. Odinplatz? Hermannplatz. Hermannplatz ist halt Kreuzung für viele U-Bahn. Doch, aber da gibt es. Sie haben aber Odinplatz, ne? Wo wohnen Sie denn? Ah, okay. Haben Sie ein Hostel, ein Hotel? Nein, wir wohnen bei einem. Gerade bei einem Punkt. Aber ich stelle dort nur. Straße. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ah, sie. Wissen Sie nicht? Sie sagen es. Ach, vor dem Platz. Oder. Wo ist hier irgendwo? Vor dem Platz. Weiße Straße. Ah, Weiße Straße. Weiße oder Weiße? Weiße Straße. Das Kreuzwerk. Ah, Bodenplatz. Bodenplatz. Achso. Müssen Sie, was ich gesagt habe, Hermannplatz. Aha. Und dann müssen Sie, glaube ich, zwei Stationen mit der U-Bahn U8 Richtung Bodenstraße fahren, da aussteigen. Dann das Problem ist, ich glaube, jetzt fahren nicht mehr U-Bahn. Sonnenallee. So zweispurig. Okay. Und die führt zum Hermannplatz. Okay. Und wenn Sie auf dem Hermannplatz sind, müssen Sie wieder geradeaus. Die heißt Hermannstraße. Aber und dann noch zwei Stationen, das sind so 3, 4, 500 Meter. Aha. Dann kommt U-Bahn-Station Bodinstraße. Und in der Nähe von Bodinstraße ist Bodinplatz. Ah, okay, dann also gehen wir so okay. 20 Minuten zu Fuß. Ja. Also hier immer geradeaus, bis nicht mehr geht, Friedrichstraße hört auf, dann kommt Sonnenallee. Okay. Dann rechts, Sonnenallee. Dann kommt dann so ein Platz, sehen Sie schon, Platz. Ist so Platz so mit U-Bahn und so. Mhm. Und dann geht da an den Platz, wenn Sie über den Platz rüber gehen, geht geradeaus eine Straße, die heißt Hermannstraße. Okay. Die gehen Sie, geht so ein bisschen bergauf. Aha. Gehen Sie hoch und dann kommt, glaube ich, schon Bodinstraße, die nächste U-Bahn-Station ist schon Bodinstraße und da ist Bodinplatz. Müssen Sie vielleicht noch mal jemanden fragen, aber das ist da. Ist okay, so, dann reicht das. Das ist so 20 Minuten. Okay, perfekt. Vielen Dank. Danke. Ahoi. Schönen Abend noch. Ja, dir auch. Tschüss.